Aha. Heute. Warte, pass auf, pass auf, pass auf. Ah, Fehler. Ach, wackeln. Ja, Sorry, warte. es tut mir leid. Macht nichts. Weißt was? Wie heißt denn der Tee, den wir jetzt trinken? Das ist ein Maulbeerblättertee. Maulbeerblättertee. Okay, da stellen wir den Tee runter, oder wie? Ja, genau. Eigentlich so, wie es gehört, weg von den Kompis. Ja, Wahnsinn, ja. Hey. Gib her. Ja. So, Lob und Tadel, Ausgabe 27 mittlerweile. Dieses Lob und Tadel, das könnte man schon austauschen gegen Lobster und Tentakel. Hat nichts mehr mit Schule zu tun, aber irgendwie geht es immer ums Lernen. Weißt du, woran mich das erinnert? Bevor wir die Typografische Gesellschaft gegründet haben, hatten wir eine anonyme Gesellschaft, die hat, wir haben uns Platz Wien genannt. Aha. Und wir haben, ohne dass jemand wusste, wer wir sind, in unregelmäßigen Abständen, damals gab es noch Fax als Medium, haben wir Faxe verfasst, wo wir gegen typografische Missstände protestiert haben. Und diese Faxe haben wir immer so organisiert, dass irgendjemand von uns, also das war damals der Erich Monitzer, die Karin Gröbner, der Gerhard Pani, der Clemens Heider und ich, wann immer irgendjemand ins Ausland gefahren ist, haben wir dann diese Faxe von dort nach Österreich geschickt an bestimmte Stellen und haben gegen Missstände protestiert, wie zum Beispiel gegen Leitsysteme, die Architekten gemacht haben, eine Sache, die jetzt noch aktuell ist, gegen, was war das noch, das Logo, glaube ich, vom Erscheinungsbild bei der Österreich, bei der Buchmesse, dann gegen die Verwendung der Rotis damals in dieser täglich alles Zeitung, lauter so. Ja, aber ihr habt es ja praktisch wie aus dem Ausland Also wir haben die Faxe hier verfasst, ja. Und wann immer jemand von uns ins Ausland gefahren ist, hat die Person das Fax mitgenommen und von dort von einem Postamt oder so das Fax an Stellen in Österreich geschickt. Und warum aus dem Ausland? Einfach, weil das lustige anonymer war. Ja. Und an diese jeweilige Stelle, die diese Schriftart verwendet? An mehrere Stellen. Und welche Stellen waren das? Kann ich mich nicht mehr erinnern, das ist echt so lang her. Aber die diesen Missstand beheben könnten? Oder Die betroffen waren. Verantwortliche oder einfach Zuständige oder Verursacher oder so. Ja. Der Club der anonymen Typografen. Ja, ja, ich glaube, warte mal, lass mich nachschauen, ich glaube, ich habe was da. Ich probiere einstweilen den Maulbeer-Ingwer-Tee. Maulbeeren kann man nämlich essen. Das ist das. Diese leicht schrumpeligen Früchte. Herrlich. Na, ich kann mir sagen, in der Zwischenzeit, wo ich bin. Ich bin bei Martin Tiefenthaler in Maria Enzensdorf, wenn das richtig ist. Ach, Maria Lanzendorf. Ich bin im Dunkeln hierher gefahren und immer nur nach Navigation links abbiegen, rechts abbiegen. Bin dann am Ende einer Straße gelandet, bei einem Bach, an einer Mühle mit einem Schlot, an einem Gestüt vorbeigefahren. Ist es da irgendwie, wo die Pferde sind? Von ja, Magna? Eben, das ist so diese Magna Racing von Frank Stronach. Nein, das ist weiter weg. Ist weiter weg, aber es ist zumindest ich so. Die, die, mit Pferden. Ach so, die gibt's überall. Ja, und bei Martin Tiefenthaler zu Gast und auf dieses Gespräch habe ich mich schon sehr gefreut. Ich bin bei ihm in seinem Atelier. Viele Bücher, schöne Tische, wo man arbeiten kann. Selbst entworfen. Mit geschmiedetem Untergestell, Holz, riecht gut. Holzplatte, oh, da drüben eine Glasplatte. Wahrscheinlich leuchtet der auch, oder? Ja, ist ein Leuchttisch. Den braucht man aber nicht mehr heutzutage. Ein Leuchttisch, ja. Eine Zen-Matte, wann das richtig ja, ist. Ja, der Dummy, genau. Ja. Also ich möchte jetzt nicht alles bloßstellen, aber ein bisschen beschreiben. Gerne. Ich gehe nur mal zum Regal. Also eine eigene Abteilung mit Tausenden von Büchern, aber es stehen die Bücher am Fenster in deiner Reichweite. Das werden wahrscheinlich die wichtigeren das sein. Diese Martin schreibt Dissertation über die Einführung, wie die Großbuchstaben entstanden sind. Eingeführt worden sind. Oder eingeführt worden sind. Vermischung von Groß und Klein. Aber ich möchte jetzt nur mal vorlesen, dickes Buch, die schöne Schrift. Das ist ein Klassiker von Musik her. Dann das Buch vom Buch, Geschichte der Textüberlieferung.

Ja. Und was machst du? Ich mache Bücher. Bücher machen heißt... Ich gestalte Bücher. Ich bekomme mir ein Skript auf den Tisch und mache Bücher draus. Okay. Also ich gebe Büchern die Form. Ja. Ich mache auch andere Dinge. Ich betreue immer noch ein paar Webseiten und ich mache natürlich auch Plakate und so Zeug. Aber ich mache eigentlich hauptsächlich Bücher. Ich hatte früher eine Agentur mit einem ehemaligen Schulkollegen, wo mit der ich eigentlich meine Existenz begründet habe und hatte aber ein dadurch eigentlich relativ ungesundes Leben, ja, guten Umsatz, aber sehr ungesundes Leben und habe dann mit zunehmendem Alter beschlossen, dass ich eher nur mehr die Sachen machen möchte, die ich wirklich gern mache. Und Bücher machen gehört da ganz sicher dazu. Und auch die Dissertation, die du schreibst, die eben auf der Suche nach ist, auch nach dem Ursprung und der Unterscheidung von Groß- und Kleinbuchstaben. Es geht darum, dass das lateinische Schriftsystem als erstes zwei unterschiedliche Schrifttypen miteinander vermischt hat, wie Großbuchstaben und Kleinbuchstaben, die in ihrer zeitlichen Entwicklung fast 400 Jahre auseinander liegen. Ah, ja. Und die Frage lautet, warum ist das geschehen? Die Antwort ist meiner Meinung nach keine sehr schöne, weil es eine hochgradig manipulative Einführung war und diese manipulative Kraft in der Verwendung der Großbuchstaben würde ich gerne nachweisen. Also die Dissertation heißt die semantische Aufladung von Großschreibung und ihre Pragmatik. Jesus Christ. Nein, so schlimm ist das nicht. Es geht darum, wenn man sich vorstellt, das war eigentlich mein Initialerlebnis. Die NSDAP hat alle zwei Wochen einen sogenannten Wochenspruch herausgegeben. Das waren üble Sachen. Ja, ja. Ich habe heute zufällig einen gelesen. Hör auf. Ey. Ja, ja. Ja, weil die war ungefähr so unter A2-Format. Aha. Und das wurde alle zwei Wochen in Ämtern und Schulen affischiert und da wurden halt nationalsozialistische Weisheiten kundgetan. Und das ein Exemplar, das mir untergekommen ist, oder das erste Exemplar, das mir untergekommen ist, ist ein Mittelachsensatz in Großbuchstaben, wo in jeder Zeile ein Wort steht und der Satz lautet, der Führer hat immer Recht. Wenn ich das, und Adolf Hitler, nicht Adolf Hitler, ich glaube, es ist unsigniert, aber es ist natürlich Adolf Hitler gemeint. Oder er wird zumindest adressiert oder wer auch immer. Es ist ganz klar, wer mit Führer gemeint ist. Ja. Nein, es steht kein Name drunter, Blödsinn. Und wenn ich das in der Schule herzeige. In Großbuchstaben. In Großbuchstaben, ja, ja. Wenn ich das in der Schule herzeige, dann die glauben, das ist erfunden, ja, aber das war mal echt blutige Wahrheit. Und ich habe mir gedacht, was passiert, wenn ich das in Kleinbuchstaben schreibe? Und wenn man das in Kleinbuchstaben schreibt, dann zerfällt der Satz und ist nicht aufrecht zu erhalten. Das heißt, es gibt, ich würde das jetzt injunktorisch nennen, es gibt eine Tradition oder eine kulturelle Konnotation mit Großbuchstaben, die einen glauben lassen, dass wenn etwas in Großbuchstaben dasteht, dass es glaubwürdiger ist und weniger belegt werden muss, als wenn etwas in Kleinbuchstaben dasteht. Und die Frage lautet, wie kommt es dazu und woher kommt das? Und ich bin jetzt eben dabei, das ist meine Arbeitshypothese und ich glaube, ich kann das auch nachweisen, dass die damals karolingische Minuskel vermischt wurde mit den Versalbuchstaben, die eben schon mindestens 300 Jahre aus der Mode waren. Versalbuchstaben, sozusagen. Die Großbuchstaben? Die Großbuchstaben und die Kleinbuchstaben. Es wurde damals alles in Kleinbuchstaben geschrieben. Ja. Und dann eben am Ende des 7. Jahrhunderts, am Beginn des 8. Jahrhunderts, gab es plötzlich dann diese Incipits und die Explicits, das heißt, wo dann steht, hier beginnt das Evangelium nach Johannes und hier beginnt der Brief des Apostels. Mhm. Paulus an die Korinther. Deutungshoheit und Wahrheitsanspruch. Der genau, und das heißt, ich habe einen Text, der erstens nicht Teil des Textes ist, sondern der wirklich sagt, hier beginnt, hier endet. Dadurch schließe ich alles andere aus und dadurch kann ich die Bibel oder das Neue Testament, das sicherlich Objekt große Auseinandersetzungen war, was gilt und was nicht gilt und was genehm oder opportun ist und was nicht. Damit kann ich feststellen, das gilt und das andere gilt nicht. Das heißt, ich kann das, die Bibel, es wurde die Kanonisation der Bibel so unterstützt. Aber ja, also praktisch, es wurde angesprochen, ab jetzt gilt. Ich habe jetzt oder das gilt, das gilt, dieser Text gilt. Ja. Also, ich habe jetzt noch nicht den Einsatz der großen und kleinen Buchstaben verstanden. Du musst dir vorstellen, es gibt hier in einem durchgeschrieben. Eine Wurst, einen der Inhalt. Genau. Mit Kleinbuchstaben. Der ausschließlich aus Kleinbuchstaben besteht. Minuskeln. Ja. Mhm. Also diese karolingischen Minuskeln, ja, die in dieser Zeit dann entwickelt wurden, die dann von Karl dem Großen sozusagen verordnet wurden, dem Reich, also einheitliche auch Amtsschrift. Mhm. Und die wurde, und plötzlich haben wir Überschriften in einer anderen Schrifttype, nämlich in unseren Großbuchstaben. Und die aus der Capitalis Monumentalis, der römischen Capitalis Monumentalis. Wie so auf diesen großen, genau, Torbögen, genau, Triumphbögen. Wobei steht. Im 4. Jahrhundert auch Bücher in der Capitalis Monumentalis, mhm, oder eher in der Rustica in einer etwas schneller geschriebenen Form im Gesamten in dieser Schrifttype geschrieben wurden. Und es wurde aber ausschließlich groß steht. Ja, ausschließlich groß. Es wurden nie Schrifttypen in einer Textsorte vermischt. Okay. Darum geht's. Darum geht's. Und diese unglaubliche Tat war jetzt, und zwar nirgendwo auf der Welt. Mhm. Ja. Also, es gibt, in Ägypten gibt's drei Schriftarten. Das sind die Hieroglyphen, hieratisch und demotisch. Die kommen alle vor, aber in einer Schrift, in einer Textsorte immer nur eine. Es wurde nie vermischt. Mhm. Es gibt keinen Papyrus, wo Hieroglyphen und hieratisch vermischt sind. Ja. Und, das Unerhörte war diese Vermischung von zwei Textsorten, wobei man sagen kann, die eine ist eher monumentaler und die andere ist eher flüchtiger, mhm, oder ja, informeller. Ja. Der Metatext eigentlich ist dann in Großbuchstaben. Das kommt noch dazu, dass es einen Metatext oder dass es einen Paratext zum ersten Mal überhaupt gibt. Ja. Das ist das Arge dran. Aber die Vermischung in einem Satz, dass man sagt, die Sonne ist rot, dass man die. Das ist sehr viel später. Das ist dann unabhängig von deiner Fragestellung. Aber es war dann innerhalb von wenigen Jahrzehnten, setzt sich dann das durch und auch die wissenschaftlichen Werke aus der Zeit übernehmen das natürlich, weil typografisch ist das ja sehr brauchbar. Ja. Ja. Aber der Ursprung besteht sicher nicht in einem typografischen Ordnen, sondern besteht eher in einem Verordnen. Weil einfach diese Verordnung, weil diese Großbuchstaben einen Machtanspruch eben darstellen. Richtig. Eine Autorität darstellen, die eine Wirklichkeit verordnen kann. Mhm. Noch der Titel noch einmal vor deiner Dissertation, weil mit der Pragmatik? Die Großschreibung, ja. die semantische Aufladung von Großschreibung und ihre Pragmatik. Okay. Ja. Pragmatik ist so. Das war die Handlungsaufforderung. Das heißt, in der Semiotik bezeichnet man als Pragmatik das, der Handlungsaufforderungsaspekt eines Zeichens. Also Ironie zum Beispiel, Sarkasmus gehört auch zur Pragmatik, aber glaube ich in der Rhetorik dann mehr. Ja, kann man glaube ich schon so sagen. Und Paradoxien, das sind alles so Pragmatik. Also das sind eigentlich Tropen, die unterschiedlich klassifiziert werden, wo es eigentlich ums, man kann, es gibt Schulen, die sagen, dass alle diese Tropen eigentlich Metaphern sind, mhm, weil es uneigentliches Sprechen ist. Das ist, ich sage was anderes, als was ich meine. Ja. Das würde ich jetzt nicht dorthin geben. Okay. Sondern die Pragmatik untersucht wirklich, welche Handlungsaufforderungsvalenz ein Zeichen hat. Das heißt, die Pragmatik von einem Stoppschild ist, dass ich da stehen bleibe. Mhm. Ja? Das ist Stopp. Ja, das ist die Handlungsaufforderung vom Zeichen. Also was das Zeichen in der Lage ist, hervorzurufen. Mhm. Ja? Und ich untersuche eben, was ist die Großschreibung in der Lage, hervorzurufen. Und weil wir gerade vorhin bei den Wochensprüchen waren, ich habe mir diese unsägliche Arbeit angetan, in Archiven in München und in Berlin alle diese Wochensprüche abzuschreiben, Groß- und Kleinschreibung auszuzählen und das Ganze sichtbar zu machen in einer Infografik und kann zeigen, dass je prekärer die Kriegslage wird, desto mehr nimmt die Großschreibung in diesen Plakaten zu. Ja, also das sieht man sehr schön. Mhm. Und dann als sozusagen als Point of No Return, wo klar ist, der Krieg, das geht sich nicht mehr aus, dann wird das eine Riesenunordnung. Dann werden auch wieder gebrochene Schriften eingeführt, die eigentlich 1941 verboten worden sind. Die gebrochenen Schriften, das ist die Frakturschrift, das ist so diese alte deutsche Schrift, wo man irgendwie Küssen als Küffen liest, irgendwie als Kind. Ja, außer. Also es ist schwierig zu lesen, kann, die Schrift. Ja, für uns, also wenn man einmal eine Seite gelesen hat, geht das sehr wohl. Das ist interessanterweise, haben wir das im kulturellen Gedächtnis schon noch drinnen. Wenn ich in der Schule das mit einer Klasse eine halbe Seite lese, haben es die Leute. Ja. Aber die gebrochenen Schriften sind, wovon die Frakturschriften also eine Klasse sind, die sind natürlich mit unglaublich vielen, keine Ahnung, Konnotationen belegt und gelten für viele als nationalsozialistische Schriften und so, wobei eben das Paradoxon ist, dass die eigentlich von den Nationalsozialisten verboten worden sind. Eben. Ja. So, jetzt muss ich noch was fragen. Im Internet, also irgendwie auf Twitter oder auf wo auch immer, gilt Großschreiben als Anschein. Ja. Ist das auch eigentlich dieselbe Kategorie von Untersuchungen, die man da machen könnte? Die könnte man machen. Es gibt natürlich, Großschreibung hat viele Phänomene. Mhm. Ja. Darauf nehme ich in meiner Dissertation jetzt keinen Bezug. Genau, aber der Vollständigkeit halber geht es darum, stimmt, also das gilt als Schreien, in Großbuchstaben schreiben, kann man natürlich auch untersuchen, woher das kommt. Es sind auch zum Beispiel alle diese Wörter wie Quack und Quiek und Quietsch und Kreisch und Bumm und so, auch nur in Großbuchstaben. Mhm. Es gibt dann so Gründe auch vielleicht von Leserlichkeit. Also wenn ich meiner Frau in der Früh einen Zettel schreibe, dann schreibe ich auch immer in Großbuchstaben, weil ich mir sicher sein kann, dass man das besser lesen kann. Mhm. Außer man schreibt jetzt mehr als 4 Zeilen, dann hat es einen gegenteiligen Effekt. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel Künstlerinnen lieber Großbuchstaben verwenden, weil die ornamentaler sind als Kleinbuchstaben. Architekten. Natürlich, die lieben total Großbuchstaben, weil die Geometrie der Großbuchstaben, die eigentlich in der Typografie keine wirkliche Unterstützung sind, aber für Künstlerinnen und Künstler irgendwie einen ornamentalen Wert darstellen. Die Ärzte machen es ja nicht. Gerade, das ist eine andere Geschichte. Aha. Die Ärzte haben da keinen Anspruch, die schreiben. Die haben ja auch, die haben auch das Privileg, in jeder Schriftart so unleserlich wie möglich zu schreiben, genau. Oder? Warte mal. Jetzt weiß ich aber auch, warum all diese revolutionären Charaktere, die ich so kenne, also die irgendwie aufmüpfig waren, 60er Jahre und so weiter, jetzt in höherem Alter die ersten waren, die alles kleinschreiben. Also der Zugang zur Kleinschreibung, um eben diese Substantivierung im Deutschen oder so zu, keine Ahnung, ein wenig zu minimieren, hat mehrere Ursprünge. Also es gibt mehrere Zugänge dazu. Aha. Die ersten, die gegen die Großschreibungen protestiert haben, waren die Gebrüder Grimm. In ihrem Vorwort zum Deutschen Wörterbuch haben sie ein ganzes Kapitel gewidmet der einer Klage, wie hässlich das ist. Also die hatten einen ästhetischen Ansatz. Die beziehen sich aber auch auf die gebrochenen Schriften, weil die Großbuchstaben gebrochenen Schriften besonders klobig und raumgreifend sind. Mhm. Und das ist jetzt, wenn die nur am Satzanfang stehen oder so, wie in Englisch, nicht so dramatisch und kann dort ohne weiteres eine Aufgabe erfüllen, während bei dieser unglaublichen Substantivanhäufung im Deutschen, was vor allem in der Barockzeit überhand genommen hat, also dass man sogar eben hauptsächlich gebrauchte Wörter groß schreibt und so weiter. Das war für sie ein ästhetischer Ansatz. Während das Bauhaus zum Beispiel die auf Kleinschreibung zurückgreifen wollte, weil sie das weniger aufwendig fanden. Das heißt, da gab es diesen Satz, den hatten sie unten stehen, wir schreiben alles klein, weil wir damit Zeit sparen. Und da ging es darum, dass ich mir im Bleisatz, da hat ja jede Lade mit Groß- und mit Kleinbuchstaben hübsch ein paar Kilo. Und wenn ich aber jetzt nur mehr eine Sorte von Alphabet habe, dann erspare ich mir erstens einmal einen Haufen Blei. Dann ich erspare mir unglaublich viel Arbeit, wenn ich nach dem Bleisatz die Buchstaben wieder zurücklege, wieder ablege. Und ich kann auch viel schneller setzen. Weiß man aber eigentlich, wie die jetzt, diese Vermischung entstanden ist, dass man Sonne groß schreibt, wenn sie im Satz auftritt? Wie ist es jetzt? Da gibt es ein Standardwerk, das die Großschreibung im Deutschen verfolgt, seit 1500, welches jetzt die grammatikalischen Regeln waren, die von Grammatikern eingeführt wurden. Da hat jemand eine Idee gehabt, dann schreiben wir halt dann. Naja, es fängt damit an, dass man zum Beispiel Gott groß schreibt oder Namen groß schreibt. Und als dann auch Substantive groß geschrieben wurden, musste man Gott mit einem großen GO schreiben, damit das sich wieder unterscheidet und hervorhebt und so. Also das ist eine ziemlich diffizil zu verfolgende Geschichte. Und diese großen Versalien, ich glaube Versalien sagt man, diese ganz großen ausgeschriebenen Initialen. Initialen, so, okay. Genau. Das ist ja noch eine andere Geschichte dann. Das ist eine andere Geschichte. Okay, also gut, da sehe ich übrigens da drüben ein rotes Buch, Handbuch lesen. Mhm. Das will ich auch gerne näher anschauen, aber das kommen wir heute nicht dazu. Schau, warte mal. Yeah. Martin,

wie sage ich das jetzt vorsichtig, sie überschreiten würde. Ja. Das heißt, ich darf auch nicht die billigsten Milchpackerl im Supermarkt mit der ausgefeiltesten Typografie und Einverpackung versehen. Unter keinen Umständen. Es muss aussehen, wie ganz eben billig ist. Ja, ja. Und das ist das, wo das System sich selbst bestätigt und wo die Schrift auch die Aufgabe mitträgt, neben den Farbwelten und neben den Mustern und so weiter, ja, Menschen in wie sagt man das, in Ruhe zu halten und sie nicht zu verstören. Ja, also ich muss es hässlich machen, damit die Menschen nicht verstört sind. Oder nicht gestört werden in ihrer Fortführung der Systemgrenzen, der Grenzen einer gewissen Unmündigkeit. Ich muss durch die Gestaltung die Unmündigkeit erhalten. Mhm. Also das Anti-Aufklärerische von einer schlechten Gestaltung ist das, was zum Wirken gebracht werden soll. Und ist die schlechte Gestaltung eine Kunstform oder ist es das, wenn die gute Gestaltung fehlt? Nein, das ist strukturell immanent. Das ist Form follows Function in der einfachsten Ausführung. Also das ist jetzt nichts Aufregendes. Nein, also das geht gar nicht anders. Das ist nicht geplant, geht gar nicht anders. Mörderisch. Ich kann in dieser flüchtigen Produktion und auch in dieser Nicht-Inhaltlichkeit. Ja, warum soll ich einen vollkommen stupiden Bericht über ein stupides Ereignis, das keine Relevanz für irgendjemanden hat, das nur dazu da ist, den Menschen die Lebenszeit zu nehmen, damit sie nicht Zeit haben, über ihre Umstände nachzudenken. Mhm. Ja, also wenn ich mir das jetzt anschaue, also heute, ein Kind der Krone dient ja dazu, also nichts darin ist relevant für die Menschen, die das lesen, nichts. Die haben 10 Minuten später total vergessen, was sie gemacht haben. Mhm. Sie haben aber den Weg zur Arbeit damit verbracht, etwas Zeit dorthin zu investieren und in dieser Zeit nicht darüber nachzudenken oder nicht darüber nachdenken zu können, dass die Mietpreise steigen, was in ihrem Leben geschieht, ja, und ob sie jetzt gern oder nicht gern zur Arbeit fahren und ob sie diese Arbeit wirklich mögen und so weiter, und sie sitzen jetzt mit dem Heute und müssen sozusagen die Zeit überbrücken, in der sie nachdenken könnten oder in der sie mit sich etwas zu tun bekämen, und stattdessen lesen sie vollkommen irrelevantes Zeug werden dadurch verhindert oder verhindern sich dadurch, aber eigentlich gesagt werden sie dadurch verhindert, dass sie wirklich mit sich selbst zu tun bekommen. Mhm. Und die Reflexion wird so ausgeschlossen, weil der Blick, der nach innen gehen könnte und die eigenen Umstände betrachten könnte, dorthin gelenkt wird, wo, keine Ahnung, eine Katze aus dem 5. Stock gefallen ist. Ja. Und die Geschichte, es ist ja nicht so, dass dann steht, die Katze ist aus dem 5. Stock gefallen, sondern Horrorbewohnerin stieß Katze aus dem 5. Stock, weil es einfach darum geht, auf diese Seite 5 dann zu blättern, wenn das vorne im Titel steht, ja, so ist es, um einfach diese Leserzahlen zu halten, und Leserzahlen ist das eigentliche Geschäftsmodell. Und Schrift spielt eine wesentliche Rolle, weil das kann nicht gut gestaltet sein, das darf nicht gut gestaltet sein, weil... Das würde abschrecken. Es wäre vor allem diskrepant. Also ich glaube, dass jede Person in der Lage wäre, diese Diskrepanz zu verspüren. Diskrepanz ist das Letzte, was ich brauche, wenn ich Leute in der Unmündigkeit halten möchte. Ja, klar, ich verstehe, wovon du sprichst. Genial. Ja, ja, funktioniert wunderbar. Ich bin mir sicher, das Ganze gibt es akustisch auch. Also was man da jetzt über Typografie praktisch selbstverständlich. Sprechen. Selbstverständlich. Gerade in der Musik. Musik ist eine der affirmativsten Künste überhaupt. Ja. Deswegen ist ja in Österreich Musik so wichtig. Wenn Menschen beim Neujahrskonzert begeistert beim Radetzky-Marsch dazu klatschen und nicht verstehen, dass Radetzky eigentlich ein unglaublich widerwärtiger Kriegstreiber war. Ich habe eine Sendung gemacht über Blasmusik in Österreich und war da bei einer Musikprobe, wo alle gesagt haben, wie schön es ist, gemeinsam zu musizieren, haben die Notenblätter rausgenommen, die Bosniaken kommen, war also der Marsch, aber sie haben gesagt, das hat gar nichts damit zu tun, das ist einfach schöne Musik. Ja, genau. Kennst du Knorkator? Nein. Das ist ein super Lied, das ist mit Blasmusik, macht Spaß im Krieg. Okay. Und es gibt... Franui ist jemand, der das Ganze versucht aufzubrechen. Ja. Kennst du die? Ja, die sind aus Osttirol. Ich bin halber Osttiroler. Ja, na dann. Das ist dann schon eine andere Linie. Ja, Ah, ja. Martin. Also Blasmusik heißt ja nicht, dass man durch Trompeten und Hörner desavouieren muss. Ja, es geht ja nur um das, was damit sozusagen geschmiedet wird. Ja, ja. Ja. Na, aber eben auch mit der Blasmusik, so schön gemeinsam musizieren ist, es ist eine, und das hat mir einer aus Innsbruck gesagt, eine Aufrechterhaltung natürlich eines patriarchalischen Systems, das in allen Fugen quietscht, dass es einfach auch nicht mehr gibt. Ja. Und dann kann man schon darüber nachdenken, was das Gute dran ist. Ja. Martin, ich habe mich schon sehr auf dieses Gespräch mit dir gefreut, weil mich selbst Typografie interessiert. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß es nicht. Willkommen im Club. Aber warum? Ja, weil es einfach wirklich interessant ist. Aber warum? Ich bin so mittendrin, dass ich das nicht mal beantworten kann. Ich finde, das ist selbstverständlich. Also vielleicht eine mögliche Antwort wäre, ich meine, Schrift ist ubiquitär. Ja, also es ist selbst wenn man behauptet, es wird weniger gelesen, was nicht stimmt. Ubiquitär heißt überall. Überall. Es ist überall. Also du bist umringt. Es ist, wenn man so möchte, es ist die kulturelle Grundlage schlechthin. Ja, jetzt in der westlichen Kultur. Es gibt sehr wunderbare Kulturen, die, finde ich, weit über unseren stehen, die keine Schrift haben. Mhm. Also ich glaube nicht, dass unsere Kulturen sich immer besser werden, sondern ich glaube eher, dass manche indigenen Kulturen die weit davon entfernt sind, eine Schrift haben zu müssen, dass die uns weit überlegen sind in ihrer Zivilisation. Eines unserer größten Katastrophen ist nämlich die Trennung zwischen der geschriebenen und gesprochenen Sprache, finde ich. Mhm. Weil wenn man sieht, wenn Leute in die Schule gehen und sie lernen schreiben, Texte, die gelesen werden und das ist praktisch, das ist dieses Abbiegen auf das Geschriebene. Und dann sind sie aber eigentlich immer wieder in der Situation, wo sie eine Rede halten sollen oder etwas sprechen. Und dann schreiben sie sich das auf und lesen das vor. Und das passt einfach nicht zusammen. Das ist eine katastrophale Trennung. Das hängt davon ab, wer das macht. Beides ist schön und gut, aber diese Diskrepanz wird nicht überbrückt. Das hängt schon davon ab, wer das macht. Ja, ja. Also wenn der Jost Hochhuli einen Vortrag hält, dann liest er vor. Ja. Und eigentlich auch das universitäre Vorlesung kommt ja auch davon. Ja. Dazu kann man stehen, wie man möchte, aber es gibt einfach Menschen, die machen das sehr gut und die schreiben auch dementsprechend. Aber es gibt viele und gerade Germanisten und Philosophie schreiben die ärgsten Texte mit 17 Einschubsätzen in dieser schönen, lesbaren Sprache, aber tragen sich das einander vor und das ist ist nicht verfolgbar. Ist ganz klar, weil die gesprochene Sprache nach anderen Gesetzen funktioniert. Ja, ja. Als die geschriebene. Und das ist katastrophal, finde ich, weil nämlich wer Wissen erzählen kann, auch dieses Wissen überbringen kann. Ja. Also es gibt beides. Ja, man soll es auch nicht ausspielen. Ja, ja. Wie gesagt, Jost Hochhuli kann ich stundenlang zuhören und der schreibt aber auch dann seine Vorträge so, dass sie auch gesprochen rüberkommen. Ja. Anderes Beispiel ist, dass der Arnold Kaiserling, der hat früher Vorlesungen gehalten an der jetzt Universität für angewandte Kunst, damals noch die angewandte, der hat 1,5 Stunden durchgesprochen, ohne ein Ei und Pausen und in wirklich druckreifen Sätzen. Mhm. Und das war aber improvisiert. Mhm. Also der hat einfach aus so einem reichen Wissen schöpfen können und gleichzeitig so ein sprachliches Vermögen gehabt, dass das hätte man mitschreiben können und drucken können. Aber wie kann man sich für die Form von Buchstaben interessieren? Das stimmt, dass das eigentlich ein Paradoxon ist, weil das Wesen der Buchstaben darin besteht, wenn sie gut sind, dass sie nie gesehen werden. Weil wenn du liest, siehst du ja nie einen einzelnen Buchstaben, sondern man sieht ja nur Wortbildmuster, die meisten davon vollkommen unscharf, paraphovial und die Buchstaben in ihrer Individualität dürfen eigentlich keine Rolle spielen, sondern immer nur im Zusammenklang mit den anderen Buchstaben. Matthew Carter hat das mal in einem sehr schönen Zitat gesagt, das ich glaube ich auf Walter Tracy bezieht. Wenn er Buchstaben macht, sein Interesse besteht nicht darin, eine Gruppe schöner Buchstaben zu machen, sondern eine schöne Gruppe von Buchstaben. Also nicht eine Gruppe von schönen Buchstaben, sondern eine schöne Gruppe von Buchstaben. Das heißt, der Zusammenklang der Buchstaben ist sehr, sehr, sehr viel wichtiger als die Individualität von den Buchstaben. Dass natürlich jeder Buchstabe individuell daran beitragen muss, versteht sich. Aber passiert oft, wenn man zum Beispiel ein Logo macht mit einer Schrift, wo dann plötzlich nur 3 Buchstaben oder 4 Buchstaben vorkommen und man die Buchstaben jetzt einzeln betrachtet, dann hat man oft unglaubliche Entfremdungseffekte. Man sagt, was, so schaut das aus? Ja, so, ja. So wie wenn man dasselbe Wort 17 Mal sagt, dann kommt richtig, ja, richtig, ja, so in der Art, ja. Und deswegen ist die Frage, warum man sich für einzelne Buchstaben interessiert, eigentlich eine seltsame Frage, weil die einzelnen Buchstaben eigentlich nie Zentren des Interesses sein können, weil es immer ums Schriftbild geht. Ja. Ich lese gerade ein Buch von Adrian Frutiger, wo er so beschreibt, wie er in Paris Vorlesungen gemacht hat und was er den Studenten erzählt hat und wie er anfängt. Also da geht es einfach um eine geschlossene Form, um ein Innen und Außen. Mhm. Er zeichnet Pfeile aus einem Kreis, die nach außen gehen, dann welche, die nach innen gehen und dann gleichzeitig innen, die nach innen und nach außen gehen und man hat jedes Mal ein völlig anderes Gefühl. Mhm. Das fasziniert mich. Mhm. Also aber das hat mit Buchstaben per se nichts zu tun. Das ist ein Innen und Außen. Also das, was da auf jeden Fall ins Spiel kommt, ist, dass was uns etwas wahrscheinlich im westlichen Denken etwas oder weniger geläufig ist, ist, dass das Weiße im Buchstaben mindestens den gleichen Wert hat wie das Schwarze. Das ist jetzt, wir leben in der westlichen Kultur in einer sehr starken Überbetonung des Lichts. Also ja, was religiös begründet ist, glaube ich, aber natürlich das Schwarze ist die beiden Seiten im asiatischen Denken ist ganz klar, es gibt diesen Begriff im Japanischen des Notan, wo eben das beide im Gleichgewicht gehalten wird. Und bei uns ist es so, dass das eins auf jeden Fall wichtiger ist als das andere. Und es schaut so aus, als wäre das Druckende des Buchstaben wesentlicher als das Weiße. Es ist aber tatsächlich so, dass das Weiße mindestens genauso wichtig ist. Ja? Auch in der Art und Weise, wie wir sehen. Ja, und in der Art und Weise, was unser Gehirn mit dem, was wir sehen, macht. Und das erklärt auch bei dir zum Beispiel, wenn ich mich jetzt umdrehe, einfach diese Reduktion von Formen, Farben, da steht dann nichts herum, sondern eine Zen-Matte, ein japanische Kalligrafie-Plakat. Dieses Weglassen hat mich auch immer fasziniert. Mhm. Also das sind Menschen, die was weglassen können. Die rammeln nichts voll. Also rammen, so muss man sagen. Ich verstehe das gut. Ich hasse es, viel Zeug um mich zu haben. Also ich habe eine weiße Wand einfach gern. Ja. Ja. Und ich habe auch gern Minimalzeug. Ja. Aber das ist so mit der Schrift auch verbunden. Das ist immer jetzt nicht dasselbe, aber das ist schon benachbart. Interessante Verbindung. Habe ich noch gar nie so gesehen, aber ist interessant. Ich müsste mich mal kurz umschauen oder kurz durchgehen, wie das ist. Wie Schreibtische, ich meine, eins ist klar, die Menschen, die Schriften machen, ja, müssen hochgradig einer Ordnung fähig sein. Also, weil eine Schrift machen ist so komplex, ja, und eine Schrift zu machen mit 700 Glyphen und in unterschiedlichen Schnitten, man braucht so viel strategisches Vermögen und so viel Übersicht und so viel Genauigkeit, ja, das fällt mir sofort dazu ein. Wenn du sagst, es gibt eine Art von Leere und offener Weite, die dann einfach ermöglicht, dass ich mich auf nur auf das Wesentlichste konzentrieren kann, dann würde ich sagen, ja, okay. Muss man vollständig funktionieren, wenn man Schriften macht? Oder kann man einen leichten psychischen Defekt haben? Na, es muss auf jeden Fall hochgradig funktionell sein und gleichzeitig hochgradig inspiriert. Weil, also ich rede jetzt. Muss man kommunizieren können als Schriftgestalter? Muss man for sure. Im Austausch sein mit Menschen? 100 Pro. Also man muss als Schriftgestalterin zwar auch teilweise ein bisschen programmieren können. Aber dieses wirkliche, diese Psyche, die ich manchmal programmierenden Menschen unterstelle, die wirklich total into den Code sind, also die wirklich total im Code sind und wo ich habe auch schon, also das ist wirklich ein eigenes Volk, ja, eine eigene Art Mensch, die in der Lage ist, im Code und in der Matrix zu operieren, mit großer Hochachtung von meiner Seite.

wenn man in ein Land kommt, ist es das, was man mitkriegt, wie diese Schilder angeschrieben sind. Ja. Und das ist einfach ein Thema. Ich habe da ein bisschen was mitgenommen. Das habe ich fotografiert. Das ist Graben, ein Ortsschild. Mhm. Das können wir jetzt sogar auf im Podcast, wenn ihr jetzt hinschaut, die das hören, sehen. In der alten österreichischen Schrift. Mhm. Also eine DIN-Variante. Eine DIN-Variante, also eine Normschrift für Ortsbezeichnung. Genau, und was man hier sehr schön sieht, ist, dass das Loch zwischen R und A echt störend ist und dass das Körning sehr unregelmäßig ist. Ja, schön. Und hier finde ich... Titern. Titern. Mhm. Ja. Katzenberg leiten. Ja. Ein langes Wort aus Oberösterreich, ein langer... und das hat Platz. Ja, ja. Und finde ich, schaut sehr gut aus. Ja, also die Tern ist sicherlich eine Verbesserung gegenüber dieser DIN-Variante, die hier vorherrschend war in Österreich. Wobei Erik Spiekermann wird im nächsten Jahr kommen und einen Vortrag über die Entwicklung der Tern halten. Der hat sie nämlich gemacht. Er hat jetzt schon teilweise Kritikpunkte daran, weil er nicht das letzte Sagen hatte. Und natürlich wäre es besser gewesen, wenn er das letzte Sagen gehabt hätte. Was sagt man denn? Was ist das letzte Sagen in so einer Sache? Dass es seine Entscheidung ist, wie etwas tatsächlich am Schluss aussieht. Und das scheint nicht so gewesen. Ich weiß, ich habe den Vortrag noch nicht gehört. Also ich freue mich drauf, wenn er kommt. Okay. Und ich weiß nur, dass er es, das hat Andeutungen gemacht, dass er eben es unmöglich fand, dass die Lesbarkeit der Buchstaben getestet wurde mit einzelnen Buchstaben. Das heißt, man hat jetzt zwei Is nebeneinander geschaut, welches ist leichter lesbar. Da gibt es unterschiedliche Methoden, aber das ist natürlich grundlegend falsch, weil es wird der Buchstabe nicht allein gelesen. Das heißt, man muss mindestens eine Dreiergruppe von Buchstaben sich vornehmen. Und das war zum Beispiel ein methodischer Fehler. Ja? Und der wäre nicht passiert, wenn man auf ihn gehört hätte. Schau, und jetzt habe ich noch auch mitgenommen eben die... dann die Wegweiser am Städtensee St. Leonhard. Wenn man also jetzt in Österreich herumfährt, sieht man die Tern. Das ist also eine Schriftart des öffentlichen Raums, die einfach Österreich und zunehmend eben, weil es normiert ist, auch in der EU uns begegnen wird. Schrecklich daneben dieser Schilderwald, wo es mit Schriften rauf und runter geht, aus privater Hand, pro Mami, Niederösterreich, was auch immer das ist. Das ist das eine, was ich dir mitnehmen wollte und zeigen. Das andere ist, ich bin bei einer 80 km/h-Beschränkung vorbeigefahren und das hat ungefähr so ausgeschaut, so gleichmäßig wie gespiegelt. Aber ich bin vorher bei einer 80er-Beschränkung vorbeigefahren. Da war dieser linke untere Teil vom Achter schmäler als der rechte. Mhm. Da war typografisch etwas anderes. Mhm. Ja, ja. Ist das egal? Also oder ist es nicht egal? Ich habe versucht, eine so ähnliche Schrift zu finden, wo es zumindest das Prinzip sichtbar wird. Wie ich 80 anschreibe? Nachdem man weiß als Autofahrerin, was da draufsteht. Ja, es ist nur so, in dem Moment, wo ich diese Symmetrie habe, ich glaube nicht, dass es tatsächlich möglich ist, es mit 60 zu verwechseln. Ja, aber tatsächlich ist es so, also von der Leserlichkeit her, ja, ist dieser Achter natürlich leichter verwechselbar mit einem Sechser als dieser. Aber geht's da um die, also bei dieser Frage nach der Schriftart, wie ist angeschrieben, um reine Leserlichkeit? Also das wäre der funktionale Aspekt. Es gibt auch einen ästhetischen Aspekt. Also ich finde, man kann sich darüber streiten, welchen Achter man ästhetischer findet, darf man aber nicht außer Acht lassen. Was ich aber in jedem Fall finde, ist, dass natürlich die Art und Weise, wie man mit den öffentlichen Beschriftungen umgeht, Individualität einfach eine Spezifikation dessen ist, wie man erscheinen möchte. Ja, dass jetzt die Ortsschilder und Wegweiser EU genormt werden könnten, würde mich als EU-Bürger jetzt nicht stören. Ja, das da bin ich jetzt nicht so drauf aus, dass es regionale Kulturen gibt. Ja, aber zum Beispiel bei einem Erscheinungsbild einer Stadt oder so könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt rein das, was jeder Firma klar ist, dass sie ein Corporate Identity braucht, dass es auch natürlich für eine Stadt gut wäre. Deswegen bin ich nicht so glücklich, wenn zum Beispiel jetzt beim Wiener Hauptbahnhof wir eine Architektur haben, die ich eher auf der guten Seite einschätzt. Ich mag ihn wirklich, aber es gibt sicherlich fundierte architektonische Kritik auch daran, aber ich mag den wirklich und er macht wirklich, also er hat ein Erscheinungsbild, das eigenständig ist. Ja. Und wenn ich dann, das habe ich dir jetzt hier vorbereitet, und wenn ich dann aber sehe, was für eine Art von Type hier Wien Hauptbahnhof darstellt, ja, das ist das Unspezifischste, was es gibt. Ja, ich kann jetzt natürlich sagen, okay, wir wollten das neutral haben. Ja, dann frage ich mich aber, wenn ich jetzt einen Bahnhof habe, der möglichst individuell ist, warum bleibe ich dahinter zurück mit dem, was diesen Bahnhof bezeichnet? Damit der Bahnhof eben das Besondere ist und nicht die Schrift? Ja, aber die zwei können zusammen. Ja, und das Zweite, was selbst die Uhr darüber, ja, hat eine klare Designaussage. Ja, und die Schrift hier ist relativ, wie soll ich sagen, wie formuliere ich es am besten? Sie ist sehr maximal allgemein. Ja, also weit entfernt von einer Individualität. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier Zapfino draufgeben muss, ja, aber ich meine, dass es hier Möglichkeiten gäbe oder dass es hier einen Auftrag hätte geben können, eine Schrift zu entwickeln, die sowohl diese Allgemeingültigkeit hat, als auch zum Hauptbahnhof passt. Ja, darum geht's ja. Und ich glaube, dass es in Österreich Schriftdesignerinnen gibt, die diese Aufgabe bravourös gelöst hätten und man nicht irgendeine Schrift hätte nehmen müssen, sondern man hätte wirklich einen Auftrag geben können, ja, und sagen können, bitte, unser Bahnhof schaut so aus, wir brauchen Wien Hauptbahnhof und vielleicht noch, was wir sonst brauchen, entwickelt uns bitte eine, oder in dem Fall jetzt Versalien, wenn man unbedingt Versalien haben möchte, was auch nicht gesagt sein müsste. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier auch eine gemischte Schrift geben könnte, dass es nicht in Versalien hier stehen müsste. Das würde ganz einen anderen Eindruck machen. Glaube ich, würde auch viel besser zu der Architektur passen. Ja? Wo man sagt, lasst uns doch bitte was ähnlich Individuelles machen oder was ähnlich Feinfühliges, wie zum Beispiel unsere Bahnhofshalle oder die Überdachung von den Bahnsteigen. Ja. Ganz abgesehen davon, dass wenn du genau schaust, dass die Laufweite von Wien dilettantisch anders ist als die Laufweite von Hauptbahnhof. Was ist die Laufweite? Die Laufweite, die individuellen, also die Gesamtheit der Buchstabenabstände. Wien schaut viel gedrängter aus als Hauptbahnhof. Mhm. Ja. Das ist handwerklich zu eng. Ist einfach handwerklich schlecht. Ja. Also das würde viel besser gehen. Ja, das fällt natürlich niemanden auf, aber ich glaube, dass nur weil es niemanden bewusst auffällt, dass es nicht deswegen keine Wirkung hätte. Ja, und ich finde das total unangenehm, dass Wien hier so gedrängt ist. Ja. Ich finde, man sieht es auch hier sehr schön. Das hat eine andere Laufweite, das läuft enger als das hier. Also wenn bei uns an der Schule die Leute in den ersten Wochen diese Übungen machen, dann machen die das besser. Und da denke ich mir, okay, das ist jetzt echt, also deswegen sterben keine Kinder, das ist überhaupt keine Frage, ja. Aber ich denke mir, na ja, wenn ich schon was mit viel Aufwand mache, warum mache ich es nicht gleich gut? Das Gleiche ist für mich das Museum Leopold. Ja, da ist auch die Laufweite von der Beschriftung von den Buchstaben, die das Leopold-Museum beschreiben, ist auch nicht richtig. Ja, es ist alles mit großem Aufwand gemacht und dort, wo Typografie ins Spiel kommt, bleibt es hinter den Möglichkeiten zurück. Und das verstehe ich nicht. Ja. Warum das so sein muss? Mhm. Macht man ein, ich meine. Entschuldigung, noch ja, ein anderes Beispiel. Ja. Es gibt jetzt die Straßenbahnen und die Busse, die haben Schilder. Ja, ich hätte gerne eine Ausschreibung gehabt. Vorne dran, wo sie genau, hinfahren. Ja, genau. Und da gibt es dann jetzt auch ein Pixelsystem, genau. Ja, in den Straßenbahnen und so weiter. Und ich hätte gerne eine Ausschreibung gehabt. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass es in Österreich Schriftdesignerinnen gibt, die eine wunderbare Schrift dafür gemacht hätten, die sowohl individuell für Wien stehen könnte, als auch besser lesbar wäre und die auch einen Eigenwert hätte. Ja, und da verstehe ich nicht, warum zum Beispiel unsere Schriftdesignerinnen nicht um ihre Dienstleistung gebeten werden, das zu tun. Ja? Ich meine, jetzt Wien Hauptbahnhof, ja? Ja. Ich bin mir sicher, dieser dieses Bild von diesem Hauptgebäude und diese Schrift wurde in 270 Schriftarten variiert, die Computerdarstellung, und wurde Menschen vorgelegt. Das wurde ja mit Sicherheit vorher getestet. Da sind wir jetzt beim Bewusstsein. Wie sicher bist du dir da? Ach so. Naja, gehe ich davon aus. Ich weiß es nicht, wie das entstanden ist. Ja, weil ich wusste, dass ich dazu befragt werde, ich bin einmal vorbeigefahren und dachte, boah, Wahnsinn. Und jetzt habe ich mir die Bilder drunter geladen, um das mit dir sozusagen durchzugehen. Ich habe mich nicht darüber informiert, das muss ich gleich vorweg schicken. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass diese Schrift ausgesucht wurde und wer den Entwurf gemacht hat, dass die so montiert wird, wie sie montiert wird. Ja. Macht es eine Aussage? Macht die ÖBB, die den Hauptbahnhof betreibt, oder macht der Staat oder macht das Transportsystem mit dieser Beschriftung eine Aussage über sich und die Menschen? Also es ist eine Aussage. Wer sie gemacht hat, weiß ich nicht, ja, aber es ist eine Aussage. Ja, für mich ist es eine wesentliche Aussage, ob Wien Hauptbahnhof in Großbuchstaben dasteht oder gemischt. Es ist für mich eine wesentliche Aussage, welche Schriftart gewählt wurde. Und es ist für mich eine wesentliche Aussage, in welcher Art und Weise das handwerklich umgesetzt wurde. Ja. Welche Aussage ist es? Eine Aussage, eine Auskunft über meinen Qualitätsanspruch, eine Aussage über meine Sorgfalt, die ich walten lasse, eine Aussage darüber, wie bewusst ich Dinge tue. Ja, auch eine Aussage darüber, ich meine, alle überlegen sich, welche Krawatte sie wählen, zu welchem Anzug. Ja, und zumindest diese Sorgfalt würde ich hier gern auch angewandt haben wissen. Aber das heißt nicht, dass alle super Krawatten tragen. Ja, ja. Aber es sterben eben keine Kinder damit. Ja, also dadurch. Also das heißt, aber ist es auch eine politische Aussage? Kann man so weit gehen? Oder ich habe mich irgendwo gelesen, Schrift ist immer Politik. Aber findet man ist in, ich meine, naja, ist jetzt Wien. Das hängt von deinem Begriff. Was ist Politik? Okay. Ja. Wenn es darum geht, dass Politik, keine Ahnung, Wahlen sind und eine Regierung, die dann Gesetze macht, dann ist es wahrscheinlich nicht politisch. Wenn es darum geht, in welcher Art und Weise ich versuche, das diskursive Niveau in einer Bevölkerung zu unterstützen, dann ist es sehr wohl politisch, finde ich. Es ist ja jetzt nicht nur die Hauptbahnhofbeschriftung Wien, sondern es ist einfach, in ganz Österreich sind die Bahnhofsbeschriftungen geändert worden. Mhm. Früher war das so ein blaues Schild mit weißen Rahmen. Mhm. Es war eine typische Schrift. Ja, ja. Dafür war Österreich bekannt. Ich war in dieser Zeit, das war 1995 in Polen, und die hatten schon sehr viel modernere Beschriftungen ihrer Bahnhöfe. Und das hat einen ganz anderen Eindruck erweckt, auch wenn vielleicht das Bahnsystem nicht so modern war wie das österreichische. Man macht schon eine große Aussage. Ja, es ist in jedem Fall all das, was unter Corporate Identity zusammenzufassen ist. Also wenn ich den Menschen das Gefühl geben möchte, ihr seid jetzt in Österreich, dann ist es schon so, dass ein Erscheinungsbild, ein kohärentes Erscheinungsbild dabei hilfreich ist. Das weiß jeder. Weiß jede Tourismusmanagerin, ja, dass man sagt, okay, wir sind, keine Ahnung, Bad Ischl oder was immer auch, und wir sollten ein Erscheinungsbild haben, dass die Leute wissen, okay, Bad Ischl gibt sich so, ja, also Städtetourismus wird unterstützt durch ein Corporate Identity, durch eine Corporate Identity. Aber wenn ich als Land jetzt erscheinen möchte und sagen möchte, wir haben ein lokales Erscheinungsbild für unsere Bahn und für unsere Bahnhöfe und für unseren Flughafen und was immer auch, ja, dann finde ich, gehören hier bewusste Entscheidungen getroffen. Und dann ist es vor allem auch wichtig, dass es einheitlich ist. Ja. Und es braucht einfach dieses typografische Bewusstsein, und das haben wir nicht so drauf in Österreich. Das ist traditionell bedingt. In Frankreich war es anders, weil einfach der König hat einen eigenen Schriftsatz gehabt, der nur ihm vorbehalten war, und der hatte schon diese Art von Geschmack. Der hat schon gewusst, dass man, also man mag zu Corporate Identity stehen, wie man will. Man kann auch sagen, boah, das ist Urfahrt und was immer auch. Aber wenn ich jetzt, weil du den französischen König angesprochen hast, der hat sich von der französischen Akademie, von den Besten seiner Zeit eine Schrift machen lassen, die nur er verwenden konnte.

nicht ganz so schlimm, aber es gab wirklich Bestrebungen, auch in der katholischen Kirche, dass die Leute nicht die Bibel selbst lesen, das war ja die große Revolution, die Martin Luther hervorgerufen hat, sondern dass sie einfach das, was der Pfarrer gelesen hat, dass sie dem das glauben und nicht selber nachlesen. Das war ja die protestantische Revolution. Dass ich gesagt, Moment mal, was ihr uns erzählt, das steht ja da gar nicht drin. Deswegen übersetze ich das auf Deutsch und deswegen mache ich das verfügbar. Ja? Und das heißt, eine Hilfe aus den sogenannten Buchreligionen ist nicht zu erwarten. Ja? Das heißt, wir brauchen wirklich Inhalte, ja, humanistischer oder sonstiger aufklärerischer Natur, die am Menschen interessiert ist und nicht an der Vermittlung von irgendeiner Heilsbotschaft, die metaphysisch zweifelhaft ist. Pfah! Jetzt lass mich da noch was dazu sagen. Schau, wir haben hier zum Beispiel, du hast hier mit die Straßenschilder von Wien, ne? Genau. Es gibt jetzt zum Beispiel eine wunderbare Arbeit von Michael Hochleitner von den Type Jockeys, eine österreichische Schriftfirma, wenn man so möchte, eine Type Foundry. Der hat diese Schrift digitalisiert. Die heißt Henriette. Diese Schrift hier. Die heißt Henriette. Wir haben 2 Jahre lang geforscht, um herauszufinden, wer die Urheberin oder die Autorin oder der Autor dieser Schrift ist. Und es war nicht möglich. Es ist die Wiener Straßen, offiziellen Straßenschilder. Ja, genau. Und da gibt es natürlich mehrere Methoden. Der Michael Hochleitner hat herausgefunden, dass es da mehrere Typen gab, auch durch die Produktion unterschiedlich, also weil das ist E-Mail, da gibt es natürlich Verschleifungen und da gibt es unterschiedliche, vor allem auch wahrscheinlich im Fotosatz vorbereitet, unterschiedliche Verzerrungen und was immer auch. Und die hat dann eine Form daraus entwickelt, die in wunderbar vielen Schnitten und so verfügbar ist. Eben wie gesagt, die heißt Henriette und kann man bei den Type Jockeys beziehen. Ist die gut? Gefällt uns die? Es ist eine Schrift, der man deutlich die Zeit anmerkt. Aber was sie kann, ist in jedem Fall wirklich den Charakter von Wien prägen. Ja? Und ich finde, das ist jetzt gar nicht so sehr wichtig, ob wir die jetzt super gut finden oder nicht. Aber sie kann das erfüllen, nämlich dass sie wirklich lokal, individuell und vertretend ist. Also sie ist ja und sie hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und natürlich gibt es jetzt Stellen, und das hat der Michael Hochleitner auch gemacht, wo man was verbessern kann und wo rein vom Type-Design her Optimierungsmöglichkeiten sind. Aber es ändert nichts daran, dass sie einen Charakter hat. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt, was einer Stadt gut tut, ja, wo man sagt, ah ja, da bin ich. Ja, und ganz abgesehen davon, dass Wien einen unglaublichen Vorteil hat, dass wir von der Straßenbeschilderung her wirklich eine hohe Kultur haben, nämlich, dass wir die auch wirklich finden, die Straßenschilder. Es gibt ja nicht viele Städte, wo ich mir fast sicher sein kann, dass ich an jeder Ecke tatsächlich eine Straßenbeschilderung finde. Ja, das ist schon brauchbar. Andere Geschichte aus St. Valentin. Ja. Dort, wo waren die Hitlerwerke, also Hermann die Panzerfabrik in Herzograd war das, Steierwerke in die Verbindung. Und die haben recht viele Straßennamen mit Gieselherrstraße und Krimhildweg. Und die haben sich jetzt hier einen, sie haben dieses Beispiel genommen, Schillerstraße, Stifterstraße, wo auch erklärt wird, wer das ist. Aber diese Straßenschilder, ich weiß nicht, welche Schrift das ist, könnte in jeder beliebigen Stadt stehen und für mich ist das jetzt einmal vorderhand gesichtslos. Wobei ich sagen muss, dass wenn die jetzt immer wirklich diese 2 Bereiche mit dem oberen dunklen und unteren hellen oder so wählen, das finde ich hatte auch schon einen gewissen Signalwert. Das finde ich nicht so schlecht. Was ich hier problematischer finde, ist, dass ich finde, dass die Schrift zu eng läuft. Die läuft eine Spur zu eng, finde ich. Ja, weil das ist negativ weiß auf dunklem Grund. Das überstrahlt ein bisschen, dann muss ich immer die Laufweite ein bisschen erhöhen. Dass sie kondensiert ist, ist okay, damit ich mir sicher sein kann, dass ich mit dem Platz auskomme. Ja, aber ich finde, wenn sie schräg steht, ich finde, sie läuft ein bisschen zu eng. Das finde ich noch viel problematischer, als dass ich das Gefühl habe, sie ist gesichtslos, weil ich glaube, es genügt, weil ich das Layout sehr eindrücklich finde. Deswegen würde ich hier nicht mit der Kritik ansetzen. Okay. Ja. Die andere Geschichte, die ich auch noch mitgenommen habe, das ist irgendwas aus Innsbruck wahrscheinlich, Ecker-Lienz-Straße, wo ist ein Erika-Weg? Und es gibt in Österreich so Was mir auffällt, in Innsbruck gibt es solche Straßenschilder, in Krems, in Perchtoldsdorf, die ich so mit Nazi-Schriften assoziiere. Ja, das ist einfach nur, weil es gebrochene Schriften sind. Das ist natürlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, keine richtige Assoziation, aber sie ist verständlich. Aber da haben praktisch, also diese Fraktur, das ist ja hochinteressant, die Hitler dann praktisch 1941 auch verboten hat, weil sie eben zu rückwärts gewandt ist. Nein, sondern das war vor Stalingrad, da haben die Nazis tatsächlich noch geglaubt, dass sie die Welt erobern werden und diese Schrift konnte man nirgendwo lesen. Das heißt, wenn ich jetzt den Rest der Welt erobere, brauche ich eine Schrift, die verstanden wird, wenn ich Anschläge mache und wenn ich irgendwas affischiere. Und das war der Grund. Die Wolken, die da geschlagen wurden, um zu erklären, warum das plötzlich nicht mehr ist, waren ziemlich absurd, weil es hieß dann die Schwabacher Judenletter und so weiter, was total absurd ist. Und auch, also die, es gab ja... Weil nicht Juden diese Lettern gemacht haben, weil Christen haben Druckerpressen besessen und die also haben... Erstens einmal, es ist keine deutsche Schrift. Die wurde entwickelt in südfranzösischen Klöstern. Damit fängt es einmal an. Die gebrochenen Schriften. Genau. Damit fängt es einmal an. Warum gebrochen? Warum heißt die gebrochen? Also Fraktur ist die Schrift des... eine spätere Entwicklung der gebrochenen Schriften. Also die erste gebrochene Schrift war die Textur, ganz eng gewoben die gotische Schrift. Was bricht da? Sie heißt deswegen gebrochene Schrift, weil, wie du hier sehen kannst, das wird nicht in einem Zug durchgezogen, sondern ich setze öfter ab und setze öfter unterbrochen. An. Es wird unterbrochen. Gebrochen, okay. Weil unterbrochen. Okay. Also es hat keine Rundungen, sondern ich muss mit der Feder öfter ansetzen und ziehe dann meine Geraden, die ich verbinde. Deswegen ich unterbreche den Strich oder ich breche den Strich, deswegen heißen sie gebrochene Schriften. Und da gibt's eben die Textura und dann die Rotunda und dann die Schwabacher und dann die Fraktur. Fraktur ist eine Erscheinung des Frühbarock, Barock. Und es ist, generell sagt man Fraktur, was witzig ist, weil das ja auch wirklich gebrochen heißt auf Lateinisch, während Textur heißt verwoben, weil dies eben so eng steht, und die, gebrochenen Schriften umfasst eben alle diese vier Klassen. Ja. Das ist aber jetzt wirklich schrifthistorisch. Ja. Und dann gibt es noch die Grotesk-Schriften, sind die praktisch, die sind diese... Ohne Serifen. Ohne Serifen, also ohne diese Füßchen, die uns vertrauten Buchstaben. Richtig, ja. Und die Antiqua, das sind diese Schriften, die diese Füßchen haben. Ja, ist aber auch ein sehr unklarer Begriff, weil manchmal werden auch nur älter... Also Antiqua ist ein sehr schwammiger Begriff. Okay. Aber eigentlich, man sagt Serifenschriften und Serifenlose. Ja. Ja. Dann ist man auf der sicheren Seite. Und dann ist also praktisch Hitler 1941 abgefahren verboten die Grotesk-Schrift zu verwenden und hat und er hat es nicht in Auftrag gegeben, habe ich gelesen, aber es hat sich dann drei verschiedene so die richtig Nazi-Schriften entwickelt und das ist die Tannenberg, die National und die Sachsenwald. Ja, und das mich, ich weiß nicht, ich bin jetzt von meiner Geschichte her ich habe das eben auch verwechselt. Ich finde, diese drei Schriftarten sind die wo ich eine üble Assoziation mit den Nationalsozialisten habe. Es ist eben dann nicht die Grotesk-Schrift, die eben ich glaubte, dass immer so auf Nazi oder auf Rückständigkeit hindeutet, dass man mit dieser Zeit noch sympathisiert oder mit welchen Schriften meinst du jetzt? Mit denen oder mit der? Mit der. Also immer wenn ich in Österreich so alte Schilder sehe mit so gebrochenen Schriften, denke ich an die Nazis. Ja. Es ist aber, wenn ich jetzt das genauer anschaue, eben nicht diese gebrochene, die Fraktura gemeint, sondern diese drei Varianten, Sachsenwald, National und Tannenberg, die wirklich so diese, da denke ich eben an diese, keine Ahnung, die SS-Versammlungen in irgendwelchen Bierhallen und diese Fahnen und Plakate und also das sind die eigentlich. Und das findet man in Österreich ja nicht mehr. Nein. Wilberg nennt die Schaftstiefel grotesk. Genau. Ja. Und es geht darum, dass die ja eigentlich sehr nah an den nicht gebrochenen Schriften sind. Ja. Von der Form her. Ja, ja. Und das sind sehr starke Vereinfachungen. Sie haben zwar diese Formenmerkmale der gebrochenen Schriften, aber eigentlich sind sie sehr knapp an den nicht gebrochenen. Und ich glaube, es ist diese Vereinfachung, die man diesen Schriften ansieht. Ja, ich glaube schon. Das kommt nicht, geht natürlich, wenn ich... Gerade die Großbuchstaben sind ja weit entfernt von den gebrochenen Schriften. Aber wenn ich dir da zugehört habe, dann geht das ja Hand in Hand mit dem Inhalt. Ja, natürlich. Ja. Es gibt natürlich eine ästhetische Qualität daran, die kann man finden. Es gibt ja so jetzt eine Art von Revival, oder es gibt ein Interesse wieder an gebrochenen Schriften, weil es natürlich sehr interessante Formuniversen sind. Ja, aber das ändert nichts daran, dass es gegessen, die kommen nie wieder. Ja. Und jetzt sagen die bei den Bahnhöfen, wir verwenden Frutiger. Mhm. Eine gute, eine großartig ausgearbeitete Schrift und vertraut der Reputation, die damit einhergeht. Ja, aber als Typologe keine schlechte Idee ist, oder? Nicht, aber trotzdem ändert das nichts daran, dass man nicht in der heutigen Zeit ist. Also Frutiger in allen Ehren, aber ich glaube, dass es mittlerweile Schriften gibt, die das mindestens können, weil gerade in den letzten 2 Jahrzehnten, ja, die Schriftentwicklung dermaßen, also wir haben so gute Schriften wie noch nie. Warum? Weil erstens die Leute, die machen, so viel besser sind, weil das Wissen darum so viel größer ist und weil die technischen Mittel so viel besser sind. Also die ganzen OpenType-Schriften mit all den OpenType-Features, ja, können typografisch Dinge, wir leben eigentlich momentan im Paradies. Ja, also weil so es gut, am Computer nie, so gut geht. Weil es wirklich, also es gibt einfach qualitativ so hochstehende Schriften. Ja. Die sind so gut gemacht. Ja. Da würde und man also Spaß etwas damit finden. Zu arbeiten. Ja. Natürlich würde man was finden. Die Frutiger ist aus den späten 60er Jahren Möglichkeit. Moment. 80. Ah, 1976. Also sehr späte 60er Jahre. Aber 76 ist eindeutig meine Kleinkindzeit. Mhm. Ja. Also es ist echt schon lang her, ja. Also es ist eine Generation her. Ja. Und da würde ich doch meinen, Leute, das ist schon noch in der Neuzeit, aber warum nehmen wir nicht was? Also ich würde mir wünschen, dass wenn ich schon in Österreich Erscheinungsbilder kreiere, dass ich österreichische Schriften verwende, auch deswegen, weil wir es zum ersten Mal können seit langem und gleichzeitig wirklich zeitgenössische nehmen. Ja, Frutiger in allen Ehren, aber warum nicht was wirklich Aktuelles und was auch jemand hier bei uns hat machen können? 30 Jahre, wenn man sagt, 30 Jahre ist eine Generation. Dann was ändert sich in diesen 30 Jahren an der Schrift, dass man dass zeitgenössisch ist? Also erstens einmal die Computertechnologie. 76 gab es noch keine Computertechnologie. Das ist einmal schon wesentlich. Und dann natürlich, dass wir 40 Jahre später in der Entwicklung sind. Und in 40 Jahren hat sich einfach wahnsinnig viel getan. Aber wie sieht man das in der Schrift? Die Menschen, die jetzt Sans-Serif-Schriften machen, ja, haben die Frutiger durch und durch studiert und haben sie weitergeführt. Ja. Also ich glaube, dass zum Beispiel eine Akkord vom Stefan Willersdorfer, ja, das sozusagen schon aufgesogen hat und weitergeführt hat. Ja. Und wenn ich die Wahl hätte, mit der Frutiger oder mit der Akkord zu arbeiten, würde ich die Akkord nehmen. Und wie würden wir das am Hauptbahnhof merken? Ich finde, die Akkord hätte sicher mehr Individualität als diese Schrift. Sicherlich. Wie würden wir das spüren? Wir würden es spüren, aber nicht wissen. Was würden wir da spüren? Um jetzt mich ganz weit rauszulehnen. Ich würde ja wirklich so weit gehen, dass wenn jetzt hier Architektinnen am Werk waren für den Hauptbahnhof, ich auch möchte, dass hier eine Schriftgestalterin am Werk ist für die Beschriftung. Ja, ich möchte gern, dass die Arbeitsteilung wirklich geschieht. Ja, das ist so wie die Leute, die Gleise planen und die Architektinnen das Dach entwerfen, hätte ich gern, dass für die Beschriftung auch jemand mit einem Entwurf beauftragt war und nicht etwas genommen wird, was schon da ist. Ja. Das heißt, eine eigene Schrift entwerfen. Definitiv. Weil wenn ich ein eigenes Gebäude entwerfe, warum nicht auch eine eigene Schrift entwerfen, das im Zusammenklang mit dem Gebäude etwas in Szene setzt. Ja. Es, das ist jetzt in anderen Ländern selbstverständlich. Der Frutiger hat damit begonnen, dass er die Frutiger selbst. In Paris, glaube ich, gell? Hat für Horsé, natürlich, da hat die einen Ausgang genommen. Da ist er hingefahren, hat geschaut und hat. Wir hätten keine Frutiger jetzt, wenn er nicht sozusagen für die gearbeitet hätte. Und das würde ich mir hier auch erwarten, ja. Das heißt, wenn ich jetzt schon wirklich mit großem Aufwand Architektinnen diesen Bahnhof entwerfen lasse, warum nicht bitte auch mit großem Aufwand jemanden eine dazu passende Beschriftung entwickeln lassen? Ja, vom Budget her ist das Peanuts. Ja. Niemand wird es beschreiben können, was genau ist, aber alle würden es spüren. Also würde ich mal davon ausgehen. Ja, ganz sicher. Also ich bin mir ganz sicher, also als Grafiker, der Corporate Identity geschult ist oder zumindest darauf Wert legt, wird das sicherlich, auch wenn es nicht bewusst wird, aber es hätte seine Wirkung. Ja, aber was zu beweisen war, Österreich hat dieses typografische Bewusstsein nicht. Mhm. Daher haben wir haben auch die Inhalte nicht. Na, das offenbar. Daher können wir es nur so machen, weil es eben uns, wenn es das besser wäre, zu sehr ablenken würde, an unserem Selbst, okay. an unser Selbst also zu denken. Also da würde ich, also bei der Kronenzeitung, wie gesagt, verstehe ich das gut, aber hier beim Hauptbahnhof sehe ich es nicht ein. Ja? Da würde ich mir eigentlich wirklich wünschen, dass das echt mehr Gesicht hätte. Ja, ich würde mir das echt wünschen. Ja. Wie wesentlich das jetzt ist, klar, also kann man echt diskutieren. Aber wenn es eh schon da draufstehen muss, warum schreiben wir es nicht so gut wie möglich hin? Ja. Aber ich meine, jetzt geben wir noch die Kategorie eben noch einmal nach draußen. Es ist sehr wohl nicht egal, wie man Wegweiser in Österreich schreibt und wie man Ortsschilder beschreibt. Sicher nicht. Und es ist nie, es prägt es ist doch nie einen Landstrich. Natürlich, es ist nie wurscht. Ja. Es ist sogar wie die Milch, die sieben Milchsorten, die wir haben, beschrieben sind, prägend. Aber es ist zumindest einmal praktisch, wie der Landstrich beschrieben wird. Es ist einfach nicht egal. Wie ist denn jetzt von deiner Meinung her der Landstrich derzeit beschrieben? Also mit den ganzen Autowegweisern. Was? Also noch einmal, die Tern ist sicherlich besser als die Schrift, die wir davor hatten. Ja. Warum? Weil. Ah ja, das hast du gesagt, diese Abstände sind. Nein, in dem Fall jetzt, ja. Aber jetzt rein, wenn, warte mal, was haben wir denn hier? Wenn du dir das eh anschaust, ja. Rein die Lesbarkeit von einer großen Entfernung, ja. Oder auch die Lesbarkeit im schnellen Vorbeifahren, die Lesbarkeit im Scheinwerferlicht oder bei Regen und so weiter, ist hier sicherlich um einiges höher als hier. Ja, das liegt in der Qualität der Buchstaben, in der Art und Weise, wie eben zum Beispiel dieses E hier sich da schließt, ja, und hier aber offen bleibt. Also es gibt einfach dem Auge und dem Gehirn, das mit dem Auge zusammenarbeitet, viel mehr Möglichkeiten, in schneller Zeit unter schwierigen Umständen erkennen zu können, was hier steht. Ja, was jetzt finde ich bei Wegweisern und so weiter echt ein Kriterium ist, ja. Und ein Kriterium ist. Ja, aber das ist das Brauchbare. Ja, das Brauchbare. Und es gibt dann schon auch, finde ich, eine Übergangszone, wo das, was besser funktioniert, auch automatisch schöner ist. Ja, also sag ich jetzt als Designer. Ja, es gibt einfach eine Brauchbarkeit und eine Benutzbarkeit, aus der die Schönheit resultiert. Ja. Wenn wir etwas, das sogenannt schön ist, haben, ohne eine größere Brauchbarkeit, würde ich sagen, sind wir in großer Kitschgefahr. Ja. Am Inhalt kann es ja da jetzt nicht groß liegen. Also wenn der Ort Graben heißt, da wird man von inhaltlich nicht viel. Nein, das ist ja wirklich egal, weil die Ortsnamen ja vollkommen neutral in dem Fall dargestellt werden können, müssen, egal wie der Ortsname heißt, es geht darum, dass ich ihn erkennen kann. Ja. Aber es ist auch diese Abgrenzung natürlich interessant zu anderen Ländern, die ein anderes Schriftsystem, also ich meine amerikanische Straßenbeschilderung Route 66, mhm. Das kenne ja ich sogar. Diese ja, Eigenständigkeit. Gut, das sind schon Ikonen, weil die so oft bei uns wiedergegeben werden. Also gut, also jetzt, aber Naja, diese Highway-Schilder eben, ja. Deswegen. Ja, ja, ja. Ja. Aber also, die sind ja auch eigenständig. Natürlich, erkennbar. Die prägen Landstriche. Also du weißt aufgrund von dieser Schrift oder zum Beispiel, was die Margaret Calvert gemacht hat mit dem Jock Kinnear, das englische Straßen-Rotsein-System. Nicht nur, dass die eine eigene Schrift dazu entwickelt hatten, sondern sie haben ja auch eine eigene Art von Ikonisierung der Wege und der Wege, die einzuschlagen sind, gefunden. Das ist nach wie vor eine bahnbrechende Arbeit. Also das ist nach wie vor vom Design geschichtlichen her, ja, ein großartiges und umfassendes Unternehmen gewesen und mit großer Umsicht durchgeführt und vor allem auch landabdeckend. Ja. Was mich noch interessieren würde, wer? Also die Interstate, das ist die amerikanische ja. Wegweiserschrift. Mhm. Die hat ja auch eine ähnliche Charakteristik wie die DIN, hat aber eine etwas mehr Individualität. Was mich noch interessieren würde, wäre der Anspruch des Staates, eine Landschaft zu prägen mit seiner Schrift. Ist das harmlos? Ist es einfach so, weil es halt der Straßenerhalter üblicherweise und die Normen vom Staat garantiert werden? Oder ist es eigentlich ein Machtanspruch, dem man eigentlich durchaus kritisch gegenüberstehen sollte? Ich verstehe, was du meinst mit Verordnungen, denen man kritisch gegenüberstehen soll. Ich finde das jetzt unter der Voraussetzung, dass die Entscheidungen richtig gefällt werden, finde ich das nicht wirklich bedenklich. Ja. Da fände ich andere Verordnungen, die, keine Ahnung, Minderheiten betreffen oder sonst irgendwas, definitiv bedenklicher. Ja. Also auch wenn jetzt, keine Ahnung, in Ungarn Viktor Orban Straßenschilder verordnet, hat nichts mit seiner Politik zu tun. Das hängt davon ab. Also wenn ich zum Beispiel zweisprachige Ortstafeln unterbinde, das ist Politik. Definitiv. Würde ich aber jetzt sagen, hat jetzt mit der Schrifttype nicht wirklich was zu tun. Ja. In Kanada ist es noch interessant mit Französisch und Englisch und was kursiv gesetzt wird und was nicht. Ja, ja. Aha, okay. Martin, würde ich jetzt keinen Verdacht schöpfen. Keinen Verdacht schöpfen. Ich habe mir für meinen Computer eine Schrift gekauft. Mhm. Karosserie heißt die. Ich weiß nicht, weil ich es einfach nur für Überschriften brauche. Aha, ja, ja. Ich finde es schön. Ja, okay. Ich bin stolz auf sie. Ja. Ich habe sie echt bezahlt. Ja, super. Genau, so geht das. So geht das. Ja, ja. Und ich verwende sie und mir gefällt sie. Sehr schön. Das muss ich gleich nachschauen, wie sie ausschaut. Und die habe ich eben mitgekriegt, weil sie eben auch aufbereitet wurde von einer dieser Type-Fabriken oder beziehungsweise Shops, dass man sie online kaufen kann. So schreibt man sie? Mit zwei R. Ja, genau, Karosserie. Ja, genau, dieses. Ah, ja, sehr schön. Werden die gemacht? Da sind immer die Namen noch wichtig, gell? Ja, man muss die Schriften bei Namen kennen, das ist klar. Nettes Co. hat die. Revival-Schriften, ist das schlecht? Oder nein, das heißt das nur, dass man gesagt hat, boah, eigentlich dieses Bild hier, da von diesem, das hier, ne? Ja. Das finde ich doch schön, lass uns doch was draus machen. Ja, lass uns genau. Das doch irgendwie draus machen. Ja, ne? Ja. Und dann sieht man eben, dass die Idee von dem R oder so von dort kommt. Dieses Ad ist sicher von denen dazu erfunden. Ah, verstehe. Oder würde ich mal vermuten, ja, ja. Oder? Lass mich mal schauen. Und dann ist es auch sehr schön, das ist so ein Stilmittel, dass man da das, also auch dieser Drop Shadow und dass man hier das in zwei Linien eingeprägt hat, also das sicher sind Open-Type-Features, die sicher witzig funktionieren. Ich scheitere dann aber immer, also sie als Überschrift oder wenn ich eben einige wenige Worte brauche, sie zu verwenden, aber wenn ich immer dann einen Text dazu brauche, ich finde keine Schrift, die dazu ja, passt. Ja, du musst da geht, keine Ahnung. Oh ja, ich kann dir schon. Was macht man da? Das ist, damit bist du im Problemfeld des Schriftmischens, was